Labor für Entrepreneurship, zu Gast Frank Donowitz, Redakteur im Stern und auch Mitglied der Jury des Deutschen Gründerpreises. So haben wir uns kennengelernt. So war's. Sie haben eine ganze Reihe von Preisen selber gewonnen, vergeben nicht nur welche. Helmut Schmidt, Journalistenpreis, zwei andere Preise und dann Deutsche Journalistenpreis 2008. Und Sie sind Lehrbeauftragter an der FU Berlin und in Hamburg und ein bisschen sind Sie Experte geworden oder schon länger in Sachen Gründung. Wir wollen uns ein bisschen über Gründung unterhalten, Gründung in Deutschland, Gründungslandschaft und dann auch ein bisschen über das Geschäftsmodell der Medien. Gottes Willen. Weil, wie lange haben Sie Zeit? Och, vielleicht brauchen wir da gar nicht so lange. Wir sind uns einig, dass es da knistert und quacht und das alte Geschäftsmodell nicht mehr hinhaut. Und probieren wir mal, ob wir ein bisschen uns Gedanken machen können, wie da was Neues aussehen könnte. Vielleicht erstmal zu dem Thema Gründen in Deutschland. Kein leichtes Thema. Weil, das ist meine Meinung, bei uns die Mehrheitsmeinung erstmal vorliegt, dass Gründen ein mehr betriebswirtschaftlicher Akt ist. Ideen gibt es viele, Ideen gibt es wie Sand am Meer. Die Idee ist eher das Unwichtigste am ganzen Gründen. Wichtig ist, dass die BWL, dass das Rechnungswesen stimmt, dass die Finanzierung gut gelöst ist, dass man über viel Kapital verfügt, was ja oft heißt viel, also hohe Kredite aufnehmen, dass man auf das Marketing achten muss und dass das Marketing ein starkes Gewicht hat. Wie verkaufe ich meine Idee, wie verkaufe ich mein Produkt? Die Idee kommt kurz. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus hat mir das nie eingeleuchtet, diese Mehrheitsposition. Wenn man genauer hinguckt, sind das auch meistens keine Leute, die selber gegründet haben, sondern die über BWL-Kenntnisse verfügen. Und diese BWL-Kenntnisse, so BWL für Gründer, ist dann offenbar ein Markt und da wird auch gefördert, kriegen die Gründer Geld und der Berater bekommt Geld. Und dann hat sich das so eingespielt. Oft sind ja die Lösungen, die es gibt, nicht diejenigen, die die besten sind, sondern die sich aus irgendwelchen Gründen etabliert haben. Jetzt versuchen wir mal gemeinsam, wie könnte man denn in Deutschland diese Gründungslandschaft anders, effizienter, viel umfangreicher anwerfen. Man muss ja sehen, wenige Leute gründen und die, die gründen, das ist ja schon mutig genug, davon sind 80% nach 5 Jahren nicht mehr dabei. Eine verrückte Situation, Leute gehen hohe Risiken ein, sie arbeiten sich halb zu Tode. Und dann stehen sie jedenfalls statistisch zu 80% von der Insolvenz, die nochmal große Probleme macht. Arbeit war umsonst, Geld ist weg, Geld der Freunde ist weg, Geld der Bank ist weg. Man hat in Deutschland zumindest einen Makel, oft Bankrott, das klingt so ein bisschen nach so einem, auch ein bisschen kriminell und vielleicht hat er noch im Schluss. Im HGB war das kriminell, ja. Der Bankrotteur. Ja, ja. Also denkbar ungünstige Voraussetzungen und die auch noch sozusagen unter falscher oder unter einseitiger Beratung, sage ich mal. Aus meiner Erfahrung war die Gründung, die ich selber gemacht habe oder die ich begleitet habe oder auch die meiner Studenten aus meinem Umfeld, waren immer starke Konzepte, die Schwächen in der Kapitalausstattung, die Schwächen im Management ausgeglichen haben. Wer von uns normalen Menschen ist schon ein guter Manager am Anfang? Wenn ich 22-jähriger Student bin und Gleichaltrige organisieren soll, fürchterlich. Da muss wirklich ein sehr gutes Konzept her, dass die Schwächen, so, ich kann bei der TICAM ein ganzes Buch mit Geschichten füllen, was wir alles für schreckliche Sachen gemacht haben, welche Katastrophen, zerschossene Dateien und also Zeug, es war fürchterlich. Und dass das es überlebt hat und das auch noch bei einem vernünftigen Preis des Tees, liegt allein daran, dass ein gutes Konzept da war. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich habe ein bisschen gesagt, wo ich finde, dass es mangelt. Wie sehen Sie, wenn Sie als Journalist und Mitglied dieser Jury auf diese Landschaft sehen? Ich möchte beginnen mit einer Fußnote, meine Damen und Herren. Ich bin etwas erkältet. Ich hoffe, man kann mich die ganze Zeit durch verstehen. Erstens vielen Dank für diese Einladung, hier die Gelegenheit überhaupt hier sein zu dürfen. Das ist eine große Auszeichnung für mich. Und bevor ich versuchen würde, ein Ideenkonzept für Gründungen in Deutschland vielleicht hoffentlich mit Ihnen gemeinsam ein klein bisschen zu denken, würde ich mich versuchen, in der Analyse, warum das alles, was Sie sagten und die Einschätzung, die sozusagen die Bestandsaufnahme teile ich eins zu eins, warum das so ist. Ich versuche mich also ein bisschen in Wirtschaftssoziologie Deutschlands. Ich glaube, es ist, man kann es mindestens zwei Dimensionen beschreiben, warum Gründungsklima in Deutschland so ist, wie es ist. Ich glaube, es hat sehr viel mit einer wirtschaftlichen Nachkriegsordnung zu tun, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entstanden ist, die zwei, drei mittlerweile Generationen gelernt haben, nämlich in der Tat, dass Gründen kapitalintensiv ist. Das mag auch mit der Industriestruktur der vergangenen 60, 70 Jahre zu tun gehabt haben. Das hat aber ganz stark auch mit der Entwicklung unserer Finanzwirtschaft in Deutschland zu tun. Gründen in Deutschland bedeutet nämlich, ich gehe zur Sparkasse und nehme einen Kredit auf. Sie kennen das womöglich. Ich kenne es nicht, aber so wird es mir erzählt. Oder zur Volksbank natürlich. Aber seltener zur Deutschen Bank natürlich. Jedenfalls mit wahrscheinlich wechselnden Erfahrungen. Kurzum, ich glaube, dass unsere gesamte Unternehmenssphäre enorm kreditgetrieben ist. Für die Kreditwirtschaft war das in den letzten 50, 60 Jahren auch ein sehr, sehr gutes Geschäft. Warum? Weil der sogenannte Mittelstand, kleine und immer größer werdende Gründungen, eine wunderbare Risikostreuung erlaubt haben. Man konnte so einen mittleren Zins für diese Unternehmensfinanzierung machen und selbst wenn tatsächlich 80% ausfielen, die 20%, die durchkamen, das waren klasse Läden. Und damit konnte die Kreditwirtschaft wunderbar leben. Was aber wenig sozusagen provided wurde, blödes Wort, ich war ganz den letzten Wochen in den USA, das tut mir leid, was jedenfalls wenig befördert wurde, deutsches Wort, ist das Stichwort Eigenkapital. Und Professor Faltin, Sie haben mir erzählt, wie Sie anfingen mit wenig, aber ein paar gesparten Eigenkapitalen mit der Tee-Kampagne vor 1985 jedenfalls, x Jahren. Und das Wesentliche war eben gar nicht mal vielleicht dieses Eigenkapital, sondern es war eben die Idee. Das ist eine Schiene. Ich glaube, damit müssen wir uns anfreunden. Ich glaube, wenn man sich sonst wo umguckt, in anderen Ländern auf dieser Erde, dann ist es eben schlicht völlig anders. Die Finanzwirtschaft, die Kreditwirtschaft tickt völlig anders und damit auch die Unternehmenssphäre, die völlig anders tickt. Punkt 1. Punkt 2, jetzt rede ich sehr lange. Dieses Phänomen, das 60, 70 Jahre sich eben so etabliert hat, das erzeugt auch bei uns, bei den Journalisten, in den Medien, eine ganz bestimmte Beobachtung dieses Systems. Wir begleiten sozusagen Gründungen, Existenzgründungen, Unternehmensgründungen auch genau unter diesem Aspekt. Wir schauen eben genau, wie Sie sagen, viel zu viel auf, ist das sauber durchfinanziert, ist das wirklich ein USP, ja, Unique Selling Point, ist das wirklich ein tolles Marketing und all sowas. Und wir fragen gar nicht, wie durchdacht, wie radikal, wie brachial, wie ganz andersrum. Sie haben das wunderbar mit dem Hotel erklärt. Eigentlich die Idee sein muss. Und dann sind wir auch noch als Wirtschaftsberichterstatter, denke ich, in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen in den Redaktionen so ein bisschen sozialisiert, dass wir mal eine Gründungswelle erlebt haben, die gar keine echte oder unique war, jedenfalls nicht im Sinne von dem Konzept Faltin, glaube ich. Und das kennen Sie noch alle, das waren diese Firmen, die an den sogenannten neuen Markt gingen. Es waren gar keine Gründungen, es waren Börsengänge. Und Sie kennen den Katzenjammer, der danach erfolgte. Kein deutscher Wirtschaftsjournalist, der ein bisschen Erfahrung hat in den letzten 10, 12 Jahren Beruf, wird Ihnen also so ohne weiteres sagen, das ist ja eine tolle Firma, die Sie da haben. Wissen Sie was, ich schreibe einen wahnsinnig tollen Artikel. Und da gibt es auch noch was Systemimmanentes, das kennen Sie womöglich auch. Die Nachricht, da gibt es ein Unternehmen, gegründet oder schon länger, und das ist gut, ist schlicht eine Nullnachricht. Das ist die berühmte Nachricht, heute sind wieder 6.728 Flugzeuge in Tegel sicher gelandet. Das ist sozusagen die Norm. Ja? Und die Abnorm ist das, was Nachrichtenwert erzeugt, was uns als Journalisten in gewisser Weise treibt. Eine lange Debatte, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Ich kann Ihnen versichern, es gibt kommunikationswissenschaftliche Studien der letzten 80 Jahre etwa, die das halt einfach immer nur bestätigen, die diese Empirie wunderbar aufmachen können. Wenn man beide Schienen, die ich versucht habe, nur anzureißen, sich vornimmt, Finanzwirtschaft und Unternehmenssphäre einerseits in Deutschland, 60, 70 Jahre Tradition und Herausbildung derselben und dann länger und auch die kürzerfristige sozusagen Perzeption durch die Medien, durch uns die Journalisten, dann glaube ich, ist das zumindest ein Erklärungsansatz, warum wir mit dem Gründungsthema in Deutschland irgendwie, wie Sie völlig richtig sagen, knirschen zumindest. Ja, vielleicht der Aspekt ist ja auch, in unserem Bewusstsein, ohne dass wir Journalisten sind oder Wirtschaftswissenschaftler sind. Früher brauchte man in der Tat, wenn man ein Unternehmen gründete, Gründerzeit 1870, 75, brauchte man riesige Kapitalien. Eine Eisenbahngesellschaft, Stahlwerk, Textilfabrik, Elektroindustrie, da brauchte man riesige Anlagen. Da war es in allererster Linie Kapital. Wenn man guten Stahl herstellte, wurde der auch weltweit abgenommen. Da musste man über Vertrieb, da gab es nicht Marketing, da redet man über Vertrieb. Was ist eine effiziente Form, diesen Stahl zu verteilen? Aber wenn der eine gute Qualität hatte, verkaufte man den. Das war nicht das Problem. Also hieß es, das Kapital bereitstellen und das Know-how, diese Stahltechnologie. So. Und es gab wenig Wettbewerber, im Wesentlichen war es Mitteleuropa. Deutschland war da besonders gut aufgestellt. Das hat sich verändert. Wir sind in einer postindustriellen Gesellschaft, das haben noch nicht alle verstanden. Und alle glauben immer noch, dass die Arbeitsplätze in der großen Industrie sind. Die baut aber seit Anfang der 80er Jahre kontinuierlich Arbeitsplätze ab. Sie hat zwar immer noch Umsatzsteigerungen, aber sie baut kontinuierlich Arbeitsplätze ab durch Rationalisierung, solche Vorgänge. So, jetzt sind wir in einer postindustriellen Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen heute sehr viel weniger Kapitalien. Es sind mehr Dienstleistungen, es sind mehr Dinge, die man, kommt das nächste Thema, aus Komponenten herstellen kann. Es gibt vieles schon, das Neue kann man durch Neukombination von Vorhandenem herstellen. Marcel Proust hat gesagt, es geht nicht mehr um die Entdeckung neuer Länder, sondern die Entdeckung passiert in unserem Kopf. Sozusagen, wir entdecken die neuen Länder nach innen und nicht mehr nach außen expansiv. So ist es auch ein bisschen mit der Wirtschaft. Wir brauchen sehr viel weniger Kapital. Das Ding heißt immer noch Kapitalismus oder jetzt neuerdings wieder durch diese Derivate, durch diesen Finanzsektor, der sich da verselbstständigt hat. Aber es ist im Grunde genommen kein Kapitalismus mehr. Es hat heute sehr viel mehr mit Konzepten zu tun. Das Wichtige sind die Konzepte. Da sagen sogar schon ein paar BWLer, noch eine Minderheit, also sie finden es sogar in BWL-Büchern, also sie sagen, heute ist das Zeitalter der Ideen und Konzepte und nicht mehr der Kapitalien. Kapital allein reicht nicht. Ja, und das passt ja auch alles zusammen. Stichwort Wissensgesellschaft, all das, was Sie kennen. Es geht um Wissen sozusagen, um produktiv fruchtbar gemachtes Wissen, gar keine Frage. Aber nochmal, auch da die Fußnote. Sie haben völlig recht, gar keine Diskussion. Eigentlich beginnt dieser postindustrielle Prozess mindestens seit Ende der 80er Jahre. Das erste Mal aber, dass wir auch als Berichterstatter und vielleicht auch Sie alle so richtig auf dieses Thema aufmerksam wurden, war eben dummerweise, ich sage dummerweise, das Aufkommen des sogenannten Internet, ja, irgendwann Mitte der 90er Jahre und den damit verbundenen Gründungen. Und da hat man uns genau das gesagt. Man hat uns nämlich gesagt, Achtung, das ist was ganz Wissensbasiertes. Da entsteht also sozusagen ein wissensbasiertes Paralleluniversum in einem Datennetz, bestehend aus Computern, die miteinander, weiß ich nicht, Kabelverbindungen haben oder Wireless, wie auch immer. Und wir haben es, die Wirtschaftsjournalisten durchaus, haben das geglaubt. Wir fanden das großartig, weil uns die Lehre, also Wirtschaftswissenschaftler, auch durchaus gesagt haben, ja, das klingt schon gut, es hat was Postindustrielles, es hat was Wissensbasiertes, nicht wahr? Und dann sind wir halt, so wie Sie das sicher alle erinnern, richtig auf die Nase gefallen damit. Jedenfalls war das die öffentliche Wahrnehmung. Vielleicht, ob das wirklich so ist. Es gibt natürlich da ja auch wirklich hervorragende Unternehmungen, die da aus dieser Zeit hervorgegangen sind, bis heute sehr, sehr gut sind. Das ist eine andere Frage. Aber ganz generell ist das sozusagen unser, ich muss schon wieder ein Fremdwort nehmen, unser Bias, also sozusagen unsere Prägung auf diese Thematik. Aus diesem Crash, dieses neuen Marktes. Das ist das Phänomen. Und darum tun wir uns so schwer. Und jetzt möchte ich aber zumindest einen Versuch machen, was ich glaube, dass vielleicht interessant ist. Ich glaube, dass wir in Ihrem Sinne ein Ideenkonzept brauchen. Sie haben eben das Beispiel schon mit der Schule eingeführt, ob man die Schule radikal neu denken muss. Vielleicht muss man auch das Thema Existenzgründung, Unternehmensfinanzierung oder ja, gar nicht mal so sehr Finanzierung in Deutschland neu denken. Und zwar mit ganz anderen Sichtlinien, nein, das ist nicht Ihr Wort. Sichtachsen. Als ich das zum Beispiel in meiner konventionellen, typisch wirtschaftspolitikjournalistischen Art erstmal machen würde. Und das war eine Idee tatsächlich von dem, und jetzt muss ich minimal Werbung machen, wir haben auch so eine kleine Corporate Identity heute, dieser Pin hier oben bedeutet Deutscher Gründerpreis, vor 10 Jahren, also mitten in diesem Börsigen haben Leute vom Stern, ich war damals gerade so begonnen dort, gesagt, wir sollten Gründer auszeichnen. Leute, die tolle Ideen haben und die weit treiben können. Und in der Tat, es ist so weit gekommen, dass wir den Preis immer noch haben und dass er zumindest so einen relativ festen Platz auch in unserer Berichterstattung findet. Ja, in der Tat, wir brauchen, glaube ich, ein Ideenkonzept für Gründereien in Deutschland. Wir müssen das einmal irgendwie umkehren. Weiß nicht genau wie. Und dafür haben wir Herrn Faltin. Das Ideenkonzept ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Ersatz auch für Kapital. Ja, genau. Also wenn wir uns heute Firmengründung angucken, überhaupt wenn wir Unternehmen angucken, geht ein großer Teil des Umsatzes geht in das sogenannte Marketing. Wenn Sie sich die Herstellungskosten angucken, vieler Produkte, auch Automobile etwa, 20% sind Herstellkosten, 80% geht in alles andere. Bei vielen Produkten ist es 1 zu 10, 1 zu 20. Beim Tee kenne ich es, ist es 1 zu 10. Die Herstellungskosten des Tees, also der Teepreis, den ich bezahle, wenn ich da auf der Plantage einkaufe, ist vielleicht ein Zehntel. Das Teure ist das Marketing und das ist verwoben mit dem Zwischenhandel. Ich brauche einen Einzelhandel, ich brauche einen Großhandel, ich muss Werbung machen, ich muss die Verpackung schön machen. Also das Geld geht ins Marketing. Wenn wir andere Wege des Marketings finden würden, würden wir Produkte sehr viel preiswerter machen können. Das ist so ein Thema für mich für die Zukunft. Und an einer Stelle kriegen wir es heute schon hin, gerade auch, wenn wir einen Journalisten hier haben. Wenn ich ein gutes Konzept habe, wenn ich ein Konzept habe, das radikal meinen Bereich neu durchdenkt, dann sieht das schräg aus. Tee-Kampagne sah am Anfang schräg aus, geradezu idiotisch. Nur eine Sorte Tee, Großpackung. Andere Sachen sehen auch schräg aus, wenn sie radikal neu sind, weil man sich an das Normale gewohnt hat und das Neue sieht schräg aus. Diese Schrägheit kann man natürlich nutzen und zwar genau mit ihren Theorien, die sie aufgestellt haben. So und so viele Flugzeuge landen richtig, 10.000 oder 100.000 und eines fällt runter und das ist die Meldung. Also wenn ich anders bin, habe ich eine Chance und zwar je schräger ich bin, desto größer ist doch meine Chance, dass die Medien über mich berichten. Und dann habe ich natürlich diesen teuren Teil des Marketings schon mal auf eine sehr elegante Weise gelöst. Und Sie wissen, eine Anzeige schalten in dieser riesigen Anzeigenfriedhöfe ist geradezu verrückt. Ach, beim Stern ist das super. Kostet 50.000 Euro. Beim Stern ist es super, also Stern ausgenommen. Ich sage immer, wenn Sie in diesem Feuerwerk der Medien und der Werbung selber als Gründer noch drei Schüsse abgeben, dreimal Peng machen, dann, wenn sie Glück haben, drehen sich einen Baum und sagen, wer hat denn jetzt hier Peng gemacht? Und dann dreht sich wieder alles um und guckt nach diesem Feuerwerk, dass der kontinuierlich abbrennt. Da haben sie als Gründer gar keine Chance. Das ist auch ihre schwache Seite. Deswegen dürfen sie gar nicht konventionell gründen. Das ist nicht, weil ich das finde, das ist ideenlos oder schade oder imitativ. Sie haben es einfach viel schwerer. Wenn sie imitativ gründen, wird kein Schwein auf sie aufmerksam. Und schon gar nicht die Medien. Wenn ein Schuhmacher neu aufmacht, dann ist vielleicht das Provinzblättchen mit einer kleinen Meldung aus Pietät, aber er hat keine Chance, in die Medien zu kommen. Sie müssen ein Konzept haben, schon um diesen Startnachteil, dass die Etablierten natürlich werben und ihre Kunden haben und sie kommen, keiner hat auf sie gewartet und jetzt müssen sie von 0 auf 1 kommen, was de facto unendlich ist. Das ist die Schwäche des Gründens. Und diese Schwäche, da müssen Sie was entgegensetzen, nämlich ein möglichst schräges, ausgefallenes Konzept. Und wenn Sie was konsequent durchdenken, wird es in der Regel auch schräg oder sieht jedenfalls unnormal untypisch aus. Das ist eigentlich die Chance und da müssten Sie mir doch zustimmen, dass Sie sagen, wenn der Gründer schräg daherkommt und der Karl Lagerfeld ist ein schönes Beispiel, der ist eigentlich nur schräg, ob der auch gute Mode macht, weiß ich gar nicht. So, aber er ist vor allem schräg und da fällt er auf und das glänzt so irgendwie ab auf das, was da so über den Laufsteg läuft. Das ist doch eigentlich der entscheidende Punkt und auch da sind wir wieder weg vom Kapital. Statt riesige Kapitalien in Marketing zu setzen, 80% meines Unternehmensgeldes sozusagen, mache ich doch lieber ein Konzept, das mich gegenüber anderen in den Wettbewerbsvorteil bringt und vor allem auf der Marketing-Ebene in einen ganz entscheidenden Wettbewerb. Ja, ich stimme Ihnen zu, für einen Pressemenschen, manche sagen einer sterbenden Industrie, für einen Pressemenschen ist das natürlich eine ambivalente Geschichte. Ich kann bei Karl Lagerfeld sogar noch einen Schritt weitergehen. Der Mann hat es geschafft, dass er gar nicht mehr für Anzeigen im Stern etwa seiner neuen Kollektion bezahlen muss. Nein, er hat für Sie schicken Leute hin, die das filmen. Viel schlimmer. Er hat für den Stern fotografiert. Das heißt, wir haben ihn gebucht als Fotografen. Mit anderen Worten, wir haben ihm noch ein Honorar bezahlt. Das stimmt und ich glaube, das funktioniert auch genau für solche Ideen und Ideenkonzepte, die wirklich neu nutzenstiftend sind. Wirklich neu nutzenstiftend. Ich glaube aber, und das wäre so der Versuch einer leisen Kritik, ich glaube, dass wir ja insgesamt Gesellschaften haben mit unglaublich viel gesättigten Bedürfnissen. Zumindest glauben wir das. Bei dem Hotel zum Beispiel, das Sie eben diskutiert haben, ist es in der Tat interessant. Da gibt es bestimmt einen Teil Hotelbesucher, die sagen, ja, ich würde gerne mit Menschen zu tun haben, wenn ich mich schon in einem Raum, in einem Ort aufhalte. Ja, einerseits. Andererseits, ich bin ganz ehrlich, ich bin relativ häufig, wenn ich in Hotels bin, auch froh, wenn ich einfach da nichts mehr sehe. Egal, wie auch immer. Ich glaube, es geht um Bedürfnisse am Ende. Und es wird für bestimmte Bedürfnisse, bin ich sehr sicher, wird das so funktionieren. Und in der Tat, wenn man nur hinreichend schrägdenkend oder vorgehend ist, dann werden unser Eins auch aufmerksam und wahrscheinlich kann man sich auch den Marketing-Etat dadurch vergleichsweise schmal halten. Ich fürchte nur, das geht wahrscheinlich nicht für die Masse von Ideenkonzepten. Die können, glaube ich, ökonomisch tragfähig sein, aber vielleicht sind sie nicht so schräg, dass man das Marketing-Budget erspart. Aber wir können doch mit den konventionellen Konzepten gar nicht weitermachen. Also ja. Die ganze Globalentwicklung ist doch auf unserer Seite. Wir leben ökonomisch über unsere Verhältnisse, das ist relativ klar. Wir leben zulasten der neuen Generation, wir machen Staatsschulden, wir haben eine unsustainable Art von Ökonomie. So, wir leben ökologisch über unsere Verhältnisse, weil wir nebenbei, neben dem Ökonomischen, auch noch dieses ganze Klima ruinieren und vieles andere mehr. Wir leben sozial über unsere Verhältnisse, weil dieses Auseinanderklaffen immer stärker von Einkommen und Vermögen auf die Dauer nicht durchhaltbar ist und an den Rändern heute schon in so merkwürdige Synergien mit Terrorismus und solchen Sachen eingeht. Die Familie des Selbstmordattentäters kriegt ein großes Honorar dafür, dass sich der Sohn oder die Tochter dafür opfert. Also das hat ja merkwürdige Blüten da zum Teil. An der Stelle muss man sagen, wir können gar nicht konventionell weitermachen, sondern wir müssen viele Lebensbereiche so durchdringen, dass wir sagen, wir brauchen ökonomisch andere Lösungen. Darauf zu warten, dass die Politik das macht, halte ich für ziemlich vergebens. Viele, die jünger sind, glauben, wenn meine Partei drankommt, dann ändert sich alles. Die, die älter sind, haben das schon mal erlebt, dass die eigene Partei drankam. Und sind da etwas desillusioniert und ahnen allmählich, dass die Ökonomie eigentlich die Hauptrolle spielt und nicht die Politik. Und nicht die Kirche und auch nicht das Bildungssystem, sondern die Ökonomie determiniert unsere Lebensverhältnisse. Das ist, glaube ich, klar. Da brauchen wir nicht Marx dazu oder irgendeinen anderen. Das ist relativ deutlich. So, und wenn das alles so ist, dann müssen wir Stück für Stück unsere Lebensverhältnisse ändern. Und da ist das Unternehmerische gesagt und da sind neue Ideen gesagt. Da können wir nicht auf Siemens warten oder die Deutsche Telekom oder den Betriebsrat der Deutschen Telekom, also welche immer politischer Couleur sie angehören. Ich will sie nicht auf eine Richtung einschwören, egal aus welcher Couleur sie kommen. Ich glaube, wir müssen eingestehen, dass die Ökonomie da den Takt schlägt. Und wenn wir nicht wollen, dass Telekom, Siemens und wie die alle heißen, allein den Takt schlagen, dann müssen wir ihnen das Feld streitig machen. Und da komme ich mit der Tee-Kampagne und sage, da gibt es Unilever, ein äußerst gut geführter Konzern, besser als Siemens oder Telekom, weltweit hervorragend geführter Konzern. Wir sind mit einer lächerlichen Idee, die Tee-Kampagne, auf unserem Feld größer als Unilever. Wir sind der größte Importeur auf der Welt dieser Nummer 1 Tee-Provinz. Auch größer als Lipton's, was auch eine große Teefirma ist, Teekanne, Twinings, wie die alle heißen. Also an einer einzigen Stelle, aber auch nur an dieser Stelle, kann man das mit einer lächerlichen, ich muss immer in Erinnerung rufen, ich habe nicht erfunden, dass es Großpackungen gibt, ich habe auch nicht erfunden, dass man am Zwischenhandel vorbeigehen kann, sondern ich habe es radikal auf ein Feld angewandt. Und das ist auch nicht eine geniale Idee, dass nichts Geniales ist, sondern sehr systematisch. Wenn ich das anwende auf Tee übertrage und die ganzen Konventionen von Teegeschäften, Zwischenhandel, Sortenvielfalt, alles beiseite räume, eine ganze Menge Konventionen, übrigens beiseite räumen und sage, jetzt mache ich das, dann reicht diese lächerliche Idee, um an diesen riesigen, machtvollen, gut geführten Konzern Nestle übrigens auch vorbeizugehen. Und das ist die Chance. Und dann sagt man, ja, das ist eine Teekampagne, so irgendwie, es gibt immer so Einzelfälle und Zufälle. Und dann kommt der Holger Jonsson 2000 und ich weiß noch genau, Business Angel Club. Und einer war da, einer aus dem ganzen Business Angel Club, der sagt, oh, so ein virtuelles Büro und Computer unterstützt und 90% Einsparung. habe ich mich ein paar Mal mit ihm unterhalten, weil ich den Holger so ein bisschen unterstützen wollte. Da hat er einen Professor so als großen Bruder vorgeschoben. Und ich weiß noch genau, dann sagt er, und sagen Sie mal, wer ist denn da eigentlich am Markt? Wer sind denn die Konkurrenten? Wer ist denn bei diesen Bürodienstleistungen, die jetzt da Ihr Student da, dieser 22-jährige Holger John, so ein bisschen dick und nicht so sehr kommunikativ, da sich ausgedacht hat, wer ist denn da der am Markt? Und da sagte ich, ja, ist die Deutsche Telekom. Da holte er etwas Luft und sagte, was, die Deutsche Telekom? Und der hier, da der Holger, der will gegen die Deutsche Telekom antreten. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Der wurde nicht Business Angel, das war der K.O.-Schlag. 2 Jahre später, ich weiß noch genau, kurz vor Weihnachten kam der Holger gelaufen, sagte, wow, er hat gerade mit dem Kunden gesprochen, die Deutsche Telekom gibt auf. Ich sagte, was heißt die Deutsche Telekom gibt auf? Ja, der Kunde hat einen Brief bekommen, Sie würden Ihren Büroservice zum Jahresende, also stellen Sie vor, kurz vor Weihnachten, haben Sie ein kleines Unternehmen, kriegen Sie einen Brief, Ihr Partner stellt den Service, also Ihr Büro, ein, Punkt, fertig, aus. Sagt nicht, was Sie jetzt machen sollen oder ob es vielleicht irgendwo, nein, das ist Deutsche Telekom, eine Bürokratie, machtvoll und ja. So wie der König auch. Teile das war noch mit, im Sommer, glaube ich. Dass jetzt unsere Soldaten gegen Sachsen marschieren oder so. Jedenfalls 2 Jahre später, und das war noch eine relativ bruchhafte Geschichte damals, das war doch nicht so toll, heute ist er groß und stark, hat er gegen die Deutsche Telekom gewonnen, technisches K.O. Und die haben noch gesagt, ja, jetzt hätten die Konkurrenz, die seien in ihren Preisen niedriger als was bei der Deutschen Telekom die Kosten sind. Na klar, so ein Apparat und die Überwachung kostet alles Geld. Das muss man ja bezahlen, was die da alles einrichten und machen. Nennt es mal als Ökonom. Und es kostet einen Haufen Geld und die Departments, die gegeneinander integrieren und machen und so, bei SUTA können Sie das nachlesen. Also das kostet Geld. Ich wundere mich, dass Sie überhaupt Überschüsse machen. Jedenfalls, da waren Sie weg. Da waren Sie weg vom Fenster und der Holger war die Nummer 1. Heute ist er europäischer Marktführer, 5000 Büros, 250 Angestellte. Toll. Also es geht, und nehmen Sie dies, also wir haben jetzt eine Reihe von Firmen. Es geht auf ein ganz kleines Feld kaprizieren, dort wirklich da nachdenken, oft jahrelang nachdenken. Das ist nicht über Nacht, das sind nicht Einfälle. Da müssen Sie systematisch arbeiten und immer wieder beharrlich drumherum laufen, bis Sie das alles zusammen haben. Und dann geht's. Und das ist doch unsere Chance. Und wir müssen es ja so machen. Sein Büroservice ist ja auch preiswerter. Der braucht nicht für jedes Büro einen Raum. Der braucht nicht eine Maschinerie. Das ist ökologisch. Das ist schon die neue Lebensweise. Ich gehe mit 90% weniger Material um. Ja. D'accord, meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie auch, warum wir Herrn Faltin ganz dringend den Deutschen Gründerpreis überreichen mussten. Der macht das selber. Ja. Der kann das immer selber beweisen an der eigenen Unternehmung oder dem eigenen aufgebauten Unternehmen. Der lehrt es und unterstützt es aber auch noch bei anderen. Ja. Das ist schon großartig. Das macht es auch schwierig, sozusagen, das freut mich ja eigentlich für mich, ein Stück den Konventionalisten dagegen zu geben. Ich habe am Anfang behauptet, dass ich den Versuch unternehmen würde eines Ideenkonzepts für deutsche Gründerszenerie. Ja, in der Tat, wenn ich das sozusagen alles hernehme, dann wäre es doch am schlausten, man würde versuchen, was herzustellen, was wir offenkundig brauchen. Nämlich Nonkonformisten, Schrägdenkerinnen und Schrägdenker, Entrepreneure in ihrem Sinn, nicht Existenzgründer, Würstchenbude, more of the same, better oder auch nicht, mit anderer Soße, sondern in der Tat Schrägdenker, Querüberlegerinnen, Querüberleger, die sich nicht zu schade sind, das lange auch dann voranzutreiben und sich sagen, okay, vielleicht tut sich das. Und hat da es die denn nicht? Und da müssten wir überlegen, wie, erstens, muss man sowas institutionalisieren, an Hochschulen, an Weiterbildungseinrichtungen, ich weiß nicht was, muss man das politisieren oder gibt es ganz andere Formen? Ich bin schon still. Haben wir die Querdenker nicht schon? Ja. Ist das Dilemma nicht, also jeder hat doch im Kopf, was eigentlich besser sein sollte oder hofft, genau, dass seine Partei oder Gewerkschaft oder Verein oder NGO oder was da so ist, dass der, oder Greenpeace, dass die das dann, wenn sie ein bisschen mächtiger werden und einflussreicher, so hinkriegen. Ich glaube, diese Denkweise ist auch mit ein Riesenproblem. Es sind immer die anderen. Ich kann es nicht. Ich bin klein, ich bin normal, ich habe kein Kapital, ich bin kein BWLer. Ich habe keine geniale Ideen, muss ja auch erlaubt sein. Ich bin eben ganz kleiner Durchschnittsmensch, an der Stelle mal, sonst bin ich grandios, also an der Stelle kann ich leider nicht mitmachen. Das kann ich nicht und deswegen warte ich auf die anderen. Und die Politiker, die sind ja schrecklich, oder diese Gewerkschafter oder die oder jenen. Kann man nicht sagen, in jedem Gesangsverein ist ein Stück Utopie, dass man die Welt ein kleines Stück schöner einrichten kann, ein kleines Stück vielleicht ökologischer. Ich brauche nicht teure Anlagen, sondern ich singe selber. Das ist relativ wenig klimazerstörend, als wenn ich irgendwas Großartiges mit viel Kapital mache und die Leute beschalle. Ist es nicht eigentlich da? Und wie kriegen wir das dazu, dass die Leute den Hintern hochkriegen und sagen, jetzt komme ich und ente an einer kleinen Stadt. Die Teekampagne ist ein winziger Ausschnitt. Das ist ein winziges Ausschnitt aus einem winzigen Bereich von einem Getränk, von vielen Getränken. So. Aber in diesem winzigen Bereich kann ich was ändern. Das tut einem selber gut. Und das tut auch den anderen, die davon berührt werden, gut. Wie könnten wir das schaffen? Das Bildungssystem macht das Gegenteil. Das Bildungssystem macht so Spalierobst, sage ich, und so Konservendosen. Es macht aber nicht Leute, die irgendwie sagen, jetzt packe ich mal an einer kleinen Stelle an. Das lernt man auch in der Schule nicht. Das wird auch gar nicht gewünscht. Sie sollen nicht anpacken, sondern sollen ruhig sitzen und gefälligst das, was der Lehrplan vorgibt, dann irgendwie gescheit wiederholen. Und dann, das brauchen sie schon irgendwann in der Zukunft. Ich habe nie mehr Mathematik gebraucht in meinem Bereich. Oder der Herr Wiesner, Marktführer, der Technologieführer bei Energiesparlampen hat nicht mal den Hauptschulabschluss, wenn ich mich recht erinnere. Hat er so irgendwie hingekriegt. Ja, aber war es nicht Ihre Sphäre, die Wissenschaft, die uns Bologna und diese Bachelor-Abschlüsse eingeführt hat? Also ich bin mal piesackerisch. Verstehen Sie, was ich meine? So erfolgreich das nun definitiv in einer Sphäre gegangen ist, glaube ich, weiß ich von Ihnen, dass Sie sich ja auch enorm bemüht haben, in Ihrer ursprünglichen Sphäre der Lehre und Forschung Gedanken gut aufzugreifen in diese Richtung. Viele Jahre erfolglos. Erzählen Sie zwei, drei Sätze dazu. Ich war immer ein Außenseiter. Erstmal wollte ich nie Hochschullehrer werden. Ich war Fachschaftssprecher gewesen, habe die Geschichte oft erzählt, habe mir mit den Professoren angelegt. War fürchterlich, wie Ökonomie gelehrt wurde. Dann ist so, wenn man so wird man eingeladen, muss irgendwas sich da gescheit auf der Bühne behaupten, muss man was aufschreiben. Dann, so. Und dann irgendwann, wie so ist, wenn man was kritisiert, heißt es so, und jetzt haben wir eine Reformuniversität, jetzt brauchen wir jemanden. Jetzt wollen wir nicht so einen konventionellen Ökonom, jetzt brauchen wir jemanden wie Sie. Dann sind Sie da und trotzdem ein Außenseiter, weil die ganze Reformuniversität, erst Konstanz, Bielefeld, später FU Berlin, sind nicht Reformuniversitäten, sondern die haben so ein bisschen Anspruch. An einer Stelle sind sie es vielleicht und der Rest ist völlig konventionell. Ich war kein, im konventionellen Sinn, kein erfolgreicher Hochschullehrer. Ich habe meine Sachen gemacht und es hieß immer, ich sei etwas randständig. Das ist ein höflicher Ausdruck für eigentlich, machen Sie was, was irrelevant ist oder so. Und dann erst eigentlich durch diese Unternehmung, plötzlich durch diese Teekampagne an der Universität, wenn Sie wohin fliegen wollen, nach Düsseldorf, müssen Sie 6 Wochen vorher beantragen, müssen es begründen. In aller Regel wird die Begründung abgelehnt, müssen eine zweite Begründung nachreichen, dann kriegen Sie vielleicht die Hälfte bezahlt. Inzwischen ist alles ganz anders, da wollen Sie gar nicht mehr nach Düsseldorf, sondern woanders hin. Und so. Also ich habe vor vielen Jahren aufgehört, noch irgendwas zu beantragen an der Universität. Inzwischen gebe ich aus meiner Stiftung ein bisschen Geld rein. Und damit hat man schon mal eine gewisse Unabhängigkeit, die man als normaler Hochschullehrer nicht hat. Da muss ich beantragen, da bin ich immer dem Mainstream ausgerichtet. Wir haben ein-, zweimal was beantragt, wir können, haben nie irgendwas gekriegt. Es war immer, Man muss es tatsächlich selber machen. Also die Lehre ist, es an der kleinen Stelle selber machen, sein eigenes Ding und dann sagen, hier ist es. Und wenn man Glück hat, und wir hatten ein bisschen Glück und allmählich kriegt man so ein bisschen Aufmerksamkeit, dann 25 Jahre später heißt es, ach so, das ist ja nicht einfach nur Tee und dritte Welt und ein bisschen Bäume pflanzen, sondern es ist ja ein Modell für etwas, da hat es lange gedauert, auch bei meinen Studenten. Jetzt verstehen sie es, oder ein Teil versteht sie jetzt und macht es nach. Also da ist doch eigentlich der Punkt, selber im Kleinen etwas unternehmen, das ist ja ein positiver Begriff. Und Unternehmer ist es nicht mehr, ein Unternehmertum schon gar nicht. Das ist wahr. Also, ja, wie animiert man Menschen dazu, das zu machen? Jetzt könnten Sie sagen, schreibt ihr das doch in den Medien mal auf, berichtet häufiger darüber. Ich habe Ihnen schon ganz zu Anfang die Problematik dabei geschildert. Das ist halt nicht so einfach. Wir sind sozusagen Gefangene unseres eigenen sozialen Systems, wenn Sie so wollen, ja, hochgestochen ausgedrückt. Wir können nur dann, wenn es tatsächlich solche Leuchtraketengeschichten gibt, sagen, ja natürlich, da gibt es Tee-Kampagne, da gibt es eine ganz interessante Figur, einen Menschen, der dahinter steht, der das tut, der das betreibt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da funktioniert es leicht. Man müsste es in irgendeiner Form schaffen, Animation in einer Öffentlichkeit herzustellen, die jenseits, sage ich mal, meiner konventionellen Pressewirtschaft ist. Ja? Jetzt wird jeder sofort sagen, ja, dann muss man im Internet so ein Forum machen. Ja? Ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich da nicht sehr gut aus. Vielleicht ist das so, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch so, wie die jungen Gründerinnen, sozusagen gedankliche Gründerinnen, uns ganz zu Anfang der Veranstaltung heute Abend erzählt haben. Vielleicht muss man einfach auch nur in die Fußgängerzone gehen und ein Schild aufhängen und sagen, komm vorbei, Kopf schlägt Kapital. Hier kannst du systematisches Denken lernen, an Ideenkonzepten arbeiten, lernen, erlernen. Die Methode Faltin, keine Ahnung. Sie merken schon, ich gehe ins Ungefähre. Ja. Wenn man genau hinguckt, gibt es ja eine ganze Reihe von Gründungen, die gar nicht aus meinem Umfeld kommen. Es ist eigentlich eher so ein neues Deutungsmuster. Ich mit diesem Konzept kreativ, als ich dann allmählich merkte, diese Tee-Kampagne, E-Büro, alle diese Dinger sind anders, als was ich da immer in diesen Gründungszeitschriften lese. Ja. Dachte ich, warum sind die anders und sie sind ja erfolgreich und warum nimmt die niemand auf? Warum kommen die in keinen Beschreibungen oder Büchern vor? Weil sich was anderes entwickelt hat und dieses, ich brauche nicht Kapital im Kapitalismus, sondern ich brauche eigene Ideen, ist eine Sichtweise, die erst allmählich so deutlich wird. YouTube, Facebook, man kann ja die Dinger ansehen, wie man will, ob man die mag oder nicht, aber sind ökonomisch hoch erfolgreich. Da sind riesige Sachen entstanden. Gar nicht so sehr, ob die Profit machen, das Amazon oder so, auch Google, die machen gar nicht so sehr, Google schon, aber die anderen machen gar nicht so sehr Profit. Also sie haben riesige Institutionen geschaffen, nehmen Sie es mal so, wo was passiert. Also sie betreiben große Institutionen, die in Teilen gewichtiger sind als unsere alten herkömmlichen Bildungseinrichtungen oder so und wahrscheinlich auch mehr Ausstrahlung haben. Also die sind da. Wir müssen eigentlich mehr den Blick dahin richten. Ich sage immer, dieser Satz, die Bretter, die die Welt bedeuten, ist falsch. Der Satz muss anders heißen. Der muss heißen, es sind die Bretter vor dem Kopf, die unsere Welt bedeuten. Ja. Womöglich ist das so. Ja, und zu den Medien, Sie sagen selber, Sie sind Teil sozusagen dieser... Ich hab's geahnt. Da komme ich nicht drum rum. Es gibt ja, jetzt drehen wir es doch mal um, jetzt wenden wir mal Gründung an auf Medien. Wie müsste denn jemand wie Sie oder viele, die unzufrieden sind, also diese Blogger zum Beispiel, das ist ja eine Art, wenn Sie so wollen, Widerstandsbewegung oder Innovationsbewegung, die sagen, ich will nicht immer nur die Frankfurter Allgemeine lesen, jetzt sage ich mal meine Meinung. Gar nicht den Stern. Ja. Mein Gott, wozu? Ja, ja. Tatsächlich, ja. Wie kann man nicht sagen, jetzt bin ich mal Medium, oder jetzt mache ich meinen Stil Medium und mache etwas, dass ich Menschen ein bisschen die Augen öffne für was Neues. Ja, ich glaube, dass das dringend notwendig ist, erstens. Und zweitens darf ich sagen, dass, glaube ich, die meisten großen Verlagshäuser zumindest in Deutschland und weltweit sich seit mindestens 2, vielleicht sogar 3 Jahren, erst unbemerkt und jetzt immer lauter, natürlich mit genau dieser Frage beschäftigen. Ich bin immer ein bisschen am Zweifeln, ob die Richtung, in der sich die Häuser damit beschäftigen, eigentlich die richtige ist, denn sie versucht aus meiner Sicht, verraten Sie es keinem weiter, wir übertragen das ja hier nur live im Internet, sie versuchen aus meiner Sicht überwiegend, das ist die Einschränkung, das alte Geschäftsmodell, die alte Wertschöpfungskette der Pressewirtschaft, etwa 200 Jahre lang eingeübt, zu konservieren. Sie schnibbeln an der Wertschöpfungskette, die können Sie sich sofort einfach klar machen. Zuerst ist der Inhalt, dann eine Art Vermarktung dieses Inhalts, dann müssen Sie das drucken und dann müssen Sie es vertreiben. Diese Wertschöpfungskette, da schnibbeln Sie von hinten weg und industrialisieren. Versuchen also mit Instrumenten des letzten Jahrhunderts, Industriegeschichte, diese Wertschöpfungskette zu erhalten und weiter profitabel zu erhalten. Also, sie kooperieren irgendwo im Vertrieb. Sie pappen irgendwo den Druck schlanker. Sie verringern einfach massiv Kosten. Dann sind sie irgendwann schon an der Vermarktung angelangt. Das ist das, was man allgemein Anzeigenabteilung nennt, oder ganz platt gesagt. Und selbst da überlegen sie jetzt ganz neue Konzepte, weil sie stellen fest, verpflichtet es nochmal, viele Produkte wird gar nicht mehr so geworben mit einer Anzeige. Sie haben es ja in Ihrem Hotelbeispiel eben. Uns die Kampagne gemacht. Hat auch ganz am Anfang mal versucht und dann sofort aufgegeben, weil das nichts bringt. Ja, eben. Weil womöglich man Produkte dieser Art wirklich nutzenstiftend, schräg, neu, unkonventionell, all das, was wir diskutieren, an Mann und Frau, an Kunden zu bringen, vielleicht völlig anders funktioniert als mit der klassischen Image-Kampagne in Stern, Spiegel, Zeit, Fokus etc. pp. So, das schafft also auch dieses Element unserer Wertschöpfungskette unter einen enormen Druck. Auch da gibt es betriebswirtschaftlich, BWL, vernünftig durchgetüften Schrumpfungs- oder sagen wir Anpassungsszenarien. Bleibt ganz vorne der Beginn, bleibt der Inhalt. Bleiben wir kleine Journalistinnen und Journalisten, die das Ganze überhaupt möglich machen. Und wenn wir über ein neues Ideenkonzept für diesen Inhalt, für redaktionellen, journalistischen Inhalt nachdenken sollten, und ich glaube, wir müssen es, dann wäre mein Vorschlag, dass wir als erstes darüber nachdenken, was verkaufen wir eigentlich? Was bieten wir in Wahrheit wirklich an? Wir bieten nämlich nicht mehr an einen Rohstoff, der sich mal nannte Information. Information. Vor 200 Jahren, 150 Jahren, eigentlich bis Mitte des letzten Jahrhunderts hinein, war derjenige, der sich eine Zeitung auch nur kaufen konnte, der, der informiert war. Es wurde Information verbreitet. Es war die Hochzeit des Nachrichtenjournalismus. Jetzt wissen Sie alle, dass Nachrichten und Informationen breit zur Verfügung stehen. Sie selbst, Herr Faltin, weisen immer wieder darauf hin, wenn man an Ideenkonzepten arbeitet, doch einfach sich selber auch schlau zu machen. Eben nicht immer gleich zu den Expertinnen und Experten, sondern versuchen, das Thema selber zu eruieren. Und tatsächlich, es gelingt mit kleinem Aufwand. Früher mussten Sie in Bibliotheken gehen oder in Zeitungsarchive, ein Teil meiner Industrie, und dort konnten Sie sich Wissen im Sinne von Informationen beschaffen. Was also müssen wir als Journalistinnen und Journalisten in Zukunft verkaufen? Informiertheit, das ist jedenfalls mein Vorschlag. Wir müssen Informiertheit anbieten. Das ist ein knappes Gut. Jedenfalls hoffe ich das. Nein, ich glaube es sogar ziemlich fest. Ich glaube, Informiertheit, Zusammenhang von Informationen, Verknüpfung von Informationen mit Wissen, mit Selbstnutzen und so weiter, ich glaube, das ist knapp. Und diese Informiertheit, die kann logischerweise nur entstehen unter Bedingungen, die nenne ich unabhängig. Ja, unabhängig. Und ich sag mal, wahrhaftig verpflichtet, einer Wahrhaftigkeit. Ich will nicht sagen, dass alles, was wir machen, wahr ist oder überhaupt nur eine Wahrheit darstellt. Wenn konstruktivistische Denkerinnen und Denker unter Ihnen wären, dann würden Sie ohnehin sagen, mit Wahrheit, Wirklichkeit und Objektivität, das ist so eine Sache. Gleichwohl, ich bin so jemand nicht, ich bin sozusagen dem Realismus, dem Popperschen anhänglich. Ich denke, das sind die beiden Sachen, mit der wir Informiertheit anbieten müssen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt dieses Produkt zu unseren Kunden, zu ihm, in eine Öffentlichkeit, die wir damit automatisch herstellen. Und offen gestanden, da hapert es, denn möglicherweise ist es so, dass sich Öffentlichkeit gar nicht mehr so, wie das die Forscher in den letzten 200 Jahren uns beschreiben, als Massenöffentlichkeit darstellt, sprich Sie kaufen Zeitung, schalten im Fernsehen die Tagesschau ein und dann haben Sie eine bestimmte Themenagenda im Kopf. Mit dieser Agenda können Sie sich am nächsten Morgen am Arbeitsplatz mit Ihren Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Denn die werden die gleiche Agenda haben. Das verändert sich aber radikal. Je jünger die Menschen sind, mit denen sie sprechen, desto mehr werden sie feststellen, dass sie morgens in der Schule überhaupt nicht mehr die gleichen Themen haben. Ja? Sondern je nachdem, wo diese jungen Leute unterwegs waren, wie man das so schön nennt, im Internet, ich finde das eine abstruse Sprachregelung, je nachdem, wo das herkommt, haben die eine völlig andere Agenda. Wir haben eine völlig andere Struktur von Öffentlichkeit, fürchte ich. Und ehrlich gesagt, ich werde wahrscheinlich heute Abend mit Herrn Faltin hier und vielleicht mit Ihnen kein neues Geschäftsmodell erfinden, wie ich mein Gut, mein knappes Gut, Informiertheit unter den Apostrophen wahrheitsverpflichtend und glaubwürdig und unabhängig an Mann und Frau bringe. So einfach, wie man das vielleicht so aus der Hüfte meint, ist es nicht. Womöglich haben wir in 20, in 30 Jahren eine völlig andere mediale Kultur. ganz anders, als wir sie in den letzten, sagen wir, 8 Generationen mindestens, also 250 Jahren gelernt haben, von unseren Eltern mitbekommen haben. Guck mal den Spiegel. Oder du kannst wohl auch Sportschau gucken, Sohn, aber bitte danach auch die Tagesschau, dann weißt du ungefähr. Sie verstehen, was ich meine. Das können Sie heute alles vergessen. Gut, ich habe eine kleine Tochter, die ist erst 4 Jahre alt, die ist noch nicht so ganz so richtig dabei. Aber dadurch, Herr Faltin hat es kurz erwähnt, ich auch immer wieder Gelegenheit habe, mit jungen Leuten zu sprechen, zum Beispiel an Hochschulen, weil ich dort Lehraufträge machen darf. Das ist nicht mehr so ohne. Das ist nicht mehr eins zu eins das, was ich als Massenöffentlichkeit gelernt habe. Wie tun? Also, dass wir in einer Gesellschaft, die immer individueller wird, die immer pluralistischer wird, nicht mehr so viel Gemeinsames haben, ist klar. Und das gibt ja auch die These, dass moderne Gesellschaften immer mehr Einsamkeit produzieren, am Arbeitsplatz, sonst. Und das französische Feriendorf, wo alles noch so überschaubar ist, wo alle Generationen zusammenhocken, ist dann so das Gegenstück. Ich frage mich, ob das wirklich so schlimm ist oder ob man das so wie so eine heilige Kuh hochhalten muss. Also klar, früher, die Architekten erklären das so, Siena, da saß man sich so auf Sichtweise gegenüber, das ist so das Modell, das immer noch so diese Räume in der Architektur ein bisschen beeinflusst. Und ja, heute im Internet geht jeder seine eigenen Wege. Früher gab es ein Fernsehen, am nächsten Morgen hatten alle den Krimi gesehen und sich am Arbeitsplatz unterhalten. Dann gab es die Revolution, ein zweites deutsches Fernsehen, da war schon nicht mehr ganz so einfach. Und jetzt demnächst haben wir so 200 Kanäle und jeder guckt irgendwas anderes oder zappt überhaupt so durch und kriegt überhaupt nichts Gescheites mehr mit. Das wird dann bedauert und wird gesagt, das ist ein Kulturverlust oder ein Verlust an, Sie würden sagen, Informiertheit. Ich kann mir auch vorstellen, dass das was Schönes hat, dass wir Individuen werden, dass wir eben nicht nachplappern, was der Regisseur dann in seinem Film oder der Nachrichtensprecher da sagte, sondern dass wir ganz verschiedene Welten einbringen. Das hat auch was Schönes. Absolut. Also das muss nicht gleich der Niedergang der Kultur oder der Untergang unserer Gesellschaft sein, nur weil wir ganz viele Individuen werden. Eigentlich war das sogar mal das Ziel der Aufklärung und anderer Denker, uns zu befreien von diesem Mainstream-Denken. Ja. Das hat auch ein bisschen was mit Entrepreneurship zu tun. Wenn jeder eine andere Welt erfährt, tut er sich leichter, was Eigenes zu schaffen, als wenn sie alle aus so einem Einheitsmonolog da kommen. Die Frage ist mehr, wie geht man miteinander um? Wie verständigt man sich? Der eine glaubt, man muss faschistoid irgendwas ausrotten, damit die Gesellschaft wieder im Gleichgewicht ist und der andere ist ein überzeugter Demokrat oder so. Da sehe ich die Probleme. Man braucht eine gemeinsame Wertebasis. Aber dass jeder andere Wege im Internet geht, solange das keine sehr fürchterlichen sind, finde ich eigentlich nichts Schlimmes. Im Gegenteil, das ist ein Fortschritt, den man eigentlich doch genießen kann. Das ist wahr. Das macht nur Ihr Geschäftsmodell kaputt, weil Sie natürlich viele Leser wollen. Sie wollen nicht einen einzelnen Leser, sondern Sie wollen ein Produkt, das Sie möglichst, das ist normale Ökonomie, möglichst skalierbar an möglichst viele verkaufen können. Und wenn es mehr Angebote gibt und wenn die überhaupt nicht mehr Ihr Produkt kaufen, sondern ins Internet gehen, wenn es kostenlos ist, ist ein Problem. Das ist richtig. Jetzt müsste man fragen, brauchen wir nicht radikal neue Geschäftsmodelle in diesem Medienbereich? Definitiv. Ich bin völlig bei Ihnen. Ich möchte auch gar nicht so sehr einen Kulturpessimismus machen. Ich glaube, das ist aber so angeklungen. Ich glaube auch, dass nicht unbedingt Informiertheit verloren gehen muss in dieser vielleicht sich gerade konstituierenden, sich entwickelnden Welt. Ich glaube aber, und den Hinweis haben Sie ja auch gemacht, ich glaube, ein gewisses Risiko in dieser neuen Welt besteht schon, wenn wir uns nicht mehr in einer größeren Gruppe, in einer größeren Massenöffentlichkeit über bestimmte Themen, Agendas verständigen können, dann wird es demokratietheoretisch, politologisch einigermaßen schwierig. Politologen erzählen uns, wenn wir sie fragen als Journalisten, schon seit einigen Jahren über solche Phänomene. Sie können dann zum Beispiel Wahlbeteiligung diskutieren, verschiedene politische Prozesse oder sagen wir Prozesse der politischen Partizipation. Letztendlich geht die Partizipationsquote in solchen Gesellschaften, das ist jedenfalls die These der Politologen, ich selber bin keiner, geht zurück. Das hat sicher irgendwann auch seinen, ich sag mal, negativen Break-Even für Gesellschaften. wir können uns nicht mehr so einfach einig werden, ja, das machen wir jetzt so, oder eine Mehrheit, demokratisch. Das war in Siena auf dem Platz deutlich einfacher. Und das war auch mit 200 Jahren Massenmedien, Pressewirtschaft, wie wir sie erzeugt haben, gar nicht so schwierig, sondern das war sozusagen auch convenient, das war ganz okay, glaube ich. Wir haben ja eigentlich schon ein bisschen ein Feld, wo man das vielleicht sehen kann. Also früher, das Studentenparlament, als ich dafür in Asta kandidierte, hat man so was, 50-70% Beteiligung. Heute, glaube ich, hat man 15% oder 20%. Wir würden noch als Fachschaftsvertreter ernst genommen. Heute habe ich das Gefühl, wird so Asta nicht mehr ernst genommen, weil man weiß, das ist so irgendein Haufe, der hat sich da engagiert. Aber der ist weder, hat der die Mehrheit noch sonst irgendwas. Die sind halt engagiert und wenn man das hat, wird man da auch gewählt, weil man seine eigene Truppe so ein bisschen hinter sich stellt. Ja. Gut, die Legitimation dieser Organe nimmt dann ab, aber die Welt geht deswegen noch nicht unter. Nein, ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Wir fragen Asta-Menschen auch nur immer dann, wenn es gerade eine Unipräsidentin in Hamburg reist. Wie kann das sein? Da ist schon was dran. Gleichwohl, ich brauche sozusagen ein neues Ideenkonzept, ein neues Geschäftsmodell für die Pressewirtschaft. Wäre ich jetzt mein eigener Vorstandsvorsitzender, Dr. Buchholz von Grunau und Jahr, dann würde er sagen, wenn Sie eins haben, kommen Sie bitte vorbei. es ist in der Tat nicht so einfach. Ich glaube, da gibt es sogar eine Zwischenfrage. Ja, aber wir haben ein Problem mit der Aufnahme. Lassen Sie uns wir sollten uns vielleicht dann kürzer fassen und dann öffnen wir uns fürs Plenum. Vielleicht nur ein Wort dazu. Was passiert, wenn wir mit ganz vielen Stimmen sprechen? Ist das dann Babylon, die Verwirrung? Oder ist es nicht etwas, was auch eigentlich ein Traumziel von Gesellschaft ist, dass jeder ein Individuum ist und nicht das nachplappert, was er so in der veröffentlichten Meinung findet? Dann müssen wir neue Umgangsformen miteinander finden, wie wir uns vertreten und wie wir einen gemeinsamen Konsens finden. Aber ich finde das eigentlich den Fortschritt, dass wir individualisieren. Ja, ich durfte mal vor 3-4 Jahren ein Gespräch machen mit Jürgen Habermas und der fand das genauso. Der sagte, ja, das ist ja eigentlich fast ein Idealbild von Öffentlichkeit. Jeder kann partizipieren über diese internetbasierte Kommunikation, kann sich ausdrücken, die Schwelligkeit des Eintritts in so einen Diskurs ist sehr niedrig. Er kann sich auch zumindest Informationen, die ihm nützlich sind für den Diskurs, sehr schnell niedrigschwellig beschaffen. Und meine letzte Hoffnung in diesem Szenario auch bei Habermas war dann, okay, aber manchmal braucht er nicht nur die Information und die niedrigschwellige Partizipationsmöglichkeit. Vielleicht sagt er sich, hey, damit ich ganz sicher bin in dem oder jenem Themenforum, vielleicht brauche ich ein wenig Informiertheit. Und da wäre ich dann sozusagen als Journalist, der das kleine Fähnchen noch hebt und sagt, Achtung, das kannst du hier bekommen. Das wäre sozusagen mein Ausweg. Und in der Tat, wir müssen uns halt Fragen der Refinanzierung stellen, wie wir unsere Angebote in diese neue Vermittlungssphäre internetbasiert hineinbringen, was das bedeutet für unsere klassischen gedruckten Produkte und so weiter. Kann man nicht sagen, Sie sind so die Besitzer der Postkutschen, ja. So 1870, 90. Und jetzt merkt man, es werden weniger Postkutschen gebraucht. Es gibt alle möglichen Formen von Konkurrenz, Eisenbahn, Automobil, Omnibus und so weiter. Wo war doch da gleich das Buffet? Die brauchen ein neues Geschäftsmodell. Ihnen geht die da an der Stelle, ach, das ist ja in der Wirtschaftsgeschichte nicht neu, dass es Formen gibt, die aussterben und sich neu definieren müssen oder neu wiederentdecken müssen. Und die Postkutschenbesitzer, die sich dann auf das Neue geworfen haben, die Autos, das erkennt man ja daran, dass die ersten Autos aussahen wie die Kutschen. Es hat eine Weile gedauert, bis man eigentlich von diesem Modell, was aus der Vergangenheit stammte, Abschied nahm. Im Internet haben sie auch so Phänomene, dass vieles sozusagen noch nach Buch aussieht. Natürlich. Oder nach Formen aussieht. Oder nach Zeitung. Zeitung im Internet, das ist nicht. Blödsinn. Das Internet ist interaktiv und hat andere Möglichkeiten. Ja. Also das Problem werden wir heute nicht lösen, aber ich denke, dass es wundert mich ein bisschen, dass das so lange gedauert hat. Eigentlich ist doch Zeitung nicht erst seit 5 Jahren das stimmt. weg, sondern schon sehr viel länger. Es braucht immer den massiven ökonomischen Druck, bis so die Einsicht kommt, hoppla, jetzt geht es nicht mehr weiter. Ja, vielleicht, wenn Sie noch erlauben, ein Erklärungsversuch dessen. Wir haben in Deutschland eine extrem komfortable, international verglichen Situation gehabt in der Pressewirtschaft bis eigentlich vor, oder bis ins Jahr 03, 04 etwa, also bis vor etwa 5-6 Jahren. Wir haben ein sehr pluralistisches, also hochprofitables, für die Eigner hochprofitables pressewirtschaftliches System gehabt. Wir haben sogar um das Jahr 2000 herum nochmal einen richtig gehenden Hochpunkt erlebt, weil uns dort sehr viele Werbeerlöse zugeflossen sind aus dieser Kapitalmarkt-Euphorie. Die gab es hier in Deutschland, die gab es aber auch eigentlich weltweit. Und deswegen ging es allen Druckmedien enorm gut. Und wie Management und BWL eben so manchmal der alten Form her halber tickt, dachte man, na gut, das schreiben wir jetzt mal fort, das skalieren wir einfach so ein Stück weiter, das extrapolieren wir, ich weiß nicht, was man noch für Wörter verwenden kann. Tatsächlich gab es natürlich auch schon seinerzeit Stimmen, die gesagt haben, Achtung Freunde, ob ihr den Journalismus, den wir irgendwie ja doch ganz okay finden, Stichwort Informiertheit, das wollen wir ja, ob ihr den so einfach übertragen könnt ins 21. Jahrhundert, da bin ich aber skeptisch. Ja, trotzdem, auch Presseunternehmen sind Gefangene sozusagen, große Tanker wie Unilever, den sie geknackt haben, oder wie die Deutsche Telekom, den einer ihrer Protégés geknackt hat. Wer weiß, wer uns knackt. Ich will gar nicht so lange drüber nachdenken. Ich hoffe, es fällt mir vorher was ein, oder Ihnen oder uns allen. Das ist der Punkt. Der Holger Jonsson, den Sie da nannten, der hat neulich was für mich wirklich Überraschendes gesagt. Ich habe alle Zeitungen längst abbestellt und ich sehe ihn immer nur an seinem kleinen Laptop und was er da so hat. Und er hat ein Abonnement der Herald Tribune. Ja, ist großartig. Und ich sage, wie denn das? Warum liest du denn das nicht im Netz? Wie ich, ist doch viel einfacher. Da kann man sich sowas raus und findet es auch wieder und so. Und er sagte, nee. Und es kommt eine überraschende Erklärung. Er sagt, ich bin den ganzen Tag, ich mache nichts anderes, als da von meinem Laptop mit meinen 20 Firmen und da dem, ich will auch mal eine Pause haben, wo ich nicht ins Netz gucke, sondern so einen Kaffee trinke und so ein Papier in der Hand habe. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ja, es gibt da die Skeptische. Da kommt was zurück, so wie die Postkutsche auch noch für die Beerdigung oder für die Hochzeit oder so. Also an ein paar Stellen erhält es sich. Respekt. Von unerwarteter Seite kriegen Sie Leser. Na, soll ich dazu noch was antworten? Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind. Nein, das sagen Sie. Ja. Mein Gott, was muss ich heute arbeiten hier? Das, natürlich. Es gibt was Haptisches bei Druckmedien, völlig klar. Und man kann auch argumentieren, dass es eben das Buch als Massenmedium nun auch alles andere überdauert hat und dass in der Tat heute mehr Bücher denn je gedruckt werden. Das ist so. Aber schauen Sie sich auch mal an die Ökonomie des Buches, die dahinter steckt. Das ist auch wirklich mittlerweile ein hochindustrialisiertes Business, richtig gehend, global häufig. Da spielen Handelsketten, also der Vertrieb sozusagen, der Endkundenvertrieb eine massive Rolle. Ich habe wenigen Tagen habe ich in der Süddeutschen Zeitung bei Kollegen gelesen, die Thalia-Gruppe, Thalia-Buchhandlungsgruppe sei ein ganz übler Spieler in dem Markt, jedenfalls aus Sicht der Kollegen, die das aufgeschrieben haben, warum sie drücke mit enormer Marktmacht, Abnehmermacht, Preise für die Verlage, die wiederum müssen es an Autoren weitergeben und so würde also im Prinzip so eine Wertschöpfungskette hergestellt, die ganz merkwürdig sozusagen das meiste abzieht in diesem Vertriebsbereich. Und wenn Sie sich angucken, wie die Buchpreise auch nur sind, ich habe was ganz anderes ehrlicherweise neulich gehört. Ich habe gehört, okay, der Stern kostet 3,20 Euro. Jetzt bin ich am Bahnhof und möchte eine Zugfahrt machen von Hamburg nach Berlin. 3,20 Euro. Jetzt sehe ich aber ein Taschenbuch, das richtig interessant ist. Und das soll nur 8,90 Euro kosten. Das ist etwas, also das ist gut, das Doppelte. Aber das ist so dick. Und da lerne ich richtig was. Informiertheit, Wissen etc. pp. Also mit anderen Worten, Sie sind mittlerweile da schon angelangt an einem rein vom Preis, an einer neuen Konkurrenzsituation sogar da. Das heißt, wir werden sozusagen als aktuelle publizistische Erzeugnisse als Periodika, wochenweise, tageweise, monatsweise, von allen Seiten bebombt. Und natürlich, am Ende werden ein paar Geschichten übrig bleiben, die werden eine Haptik sein. Ich weiß noch, früher zu meiner Schulzeit, Anfang der 80er, war es toll. Man musste einfach diesen Spiegel, ja, das Heft, so eingerollt mit sich führen. Das war gut, im Gemeinschaftskundeunterricht damit aufzulaufen. Der Lehrer, die Lehrerin hat das wohlwollend gutiert. Ich habe es auch gemacht. Ich habe aber dann angefangen mit Schülerzeitung immerhin. Gründung fast, aber ganz altruistisch. Nein, nicht altruistisch, sondern eben einer Öffentlichkeit verpflichtet. Ich wollte Öffentlichkeit herstellen. Und das mag es auch weiterhin geben, aber natürlich wissen wir alle, das wird uns als Pressewirtschaft in der Größe und in der Konstitution, wie wir uns zurzeit bewegen, nicht retten, nicht mal ansatzweise. Wir bräuchten mal länger und so einen halben Abend, um so mal systematisch zu gucken, was müsste eigentlich so neben den Zeitungen und so weiter und Büchern sein, wie man die neuen ökonomischen und technischen Mittel nutzt. Ja. Eigenes Thema. Vielen Dank. Und jetzt sind Sie dran. Sie sollen die Zeit nutzen, um so ein bisschen sich untereinander kennenzulernen und auch sich vielleicht gegenseitig zu helfen. Und ich hoffe, dass wir Ihnen so ein bisschen Anregung gegeben hatten, dass Sie an Ihrem Konzept arbeiten müssen. Das ist die schwierige Aufgabe. Der Rest dann ist bewältigbar und auch einfach zu übernehmen. Aber Ihr eigenes Konzept, das muss zu Ihnen passen, das müssen Sie selber erarbeiten. Vielen Dank.